la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hallo, hallo, wir sind beknallt. Hallo, hallo, wir sind schlimm. Hunde sind doof, Katzen sind doof, Bäume sind doof, alles ist scheiße. Schlecht, schlecht. Chillen ist geil, schlafen ist geil, alles ist geil. Stress, stress. Hallo, hallo, wir sind beknallt. Hallo, hallo, wir sind schlimm. Windows ist scheiße, Apple ist scheiße, Linux ist geil. Mann, Mann! Kaffee macht wach, Ampfen macht wach, Age macht weg. Rein, rein! Kirche ist scheiße, Kirche ist scheiße, Gott ist alt. Schöpf, schöpf. Krieg ist schlecht, Pappschrank ist scheiße, Wonk ist kurz. Nichts, nichts.